8. Mai 1945. Deutschland, eine einzige Trümmerwüste. 500 Millionen Kubikmeter Schutt und Asche. Experten rechnen, dass es mindestens 30 Jahre dauern wird, bis die Trümmer beiseite geräumt sind. Die Experten haben sich gründlich geirrt, weil sie nicht mit den Frauen unseres Landes gerechnet haben. Schon am ersten Tag nach dem Krieg beginnen sie mit der Arbeit. In einer beispiellosen Energieleistung vollbringen sie, was niemand für möglich hält. Als ihre Männer und Söhne aus der Kriegsgefangenschaft heimkehren, haben sie unser Land bereits gründlich aufgeräumt. Der Wiederaufbau beginnt und die Welt staunt. Als Trümmerfrauen setzten sie sich und allen Frauen unseres Landes ein Denkmal. In den Trümmern des Reiches, aus der Heimat vertrieben, aufopferungsvolle Frauen die Geschichte schrieben, die Deutschland erbauten aus Blut, Schweiß und Tränen. Der Mann in Gefangenschaft, nach dem sie sich sehnen. Die Heimat in Not, oftmals blieb nur der Tod der deutschen Frauenfleiß, doch so hoch war der Preis. Deutsche Trümmerfrauen erbauten Deutschland mit eigener Hand. So viele Entbehrungen, der Mann gefallen und ein zerstörtes Vaterland. Ihr seid Helden, habt gewacht über Haus und Kind. An der Heimatfront, im Bombenhagel, in Feuersturm, Kälte und Wind. Ein täglicher Kampf ums Überleben. Alliierte Bomber lassen die Erde erbeben. Die Städte liegen in Trümmern, der Krieg ward verloren. Im Elend der Städte wurde ein Kind neu geboren. Die Heimat in Not, oftmals blieb nur der Tod deutscher Frauenfleiß, doch so hoch war der Preis. Deutsche Trümmerfrauen erbauten Deutschland mit eigener Hand. So viele Entbehrungen, der Mann gefallen und ein zerstörtes Vaterland. Ihr seid Helden, habt gewacht über Haus und Kind. An der Heimatfront, im Bombenhagel, im Feuersturm, Kälte und Wind. So groß, die Nöte, die man musste ertragen. Die Ungewissheit, so viele Fragen. Doch nie rastend, voller Mut und Tatendrang. Für jene, diese Frauen, sei mein Gesang. Die Heimat in Not, oftmals blieb nur der Tod der deutschen Frauenfleiß, doch so hoch war der Preis. Deutsche Trümmerfrauen erbauten Deutschland mit eigener Hand. So viele Entbehrungen, der Mann gefallen und ein zerstörtes Vaterland. Ihr seid Helden, habt gewacht über Haus und Kind. An der Heimatfront, im Bombenhagel, in Feuersturm, Kälte und Wind. An der Heimatfront, im Bombenhagel, im Feuersturm, Kälte und Wind.